Hier ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky. Heute ohne Intro zu beginnen. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe mir am Samstag die Freitagsausgabe angehört und mir ist aufgefallen, dass es dann und wann mal ein bisschen rauscht. Und ich bin natürlich jemand, der euch nur die beste Qualität bieten will. Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach dem Rauschen und habe mich heute dazu entschlossen, mal auf Intro und Outro zu verzichten. Das ist ja sozusagen eine weitere Audioquelle, die hiermit eingespielt wird. Und jetzt möchte ich erstmal ausschließen, dass es das zum Beispiel nicht ist. Sollte sich jetzt herausstellen, dass es in dieser Ausgabe weiterhin rauscht, jedenfalls für mich hörbar rauscht, vielleicht hört ihr das gar nicht so sehr, aber mir fällt das halt eben auf, dann werde ich am Freitag mal mit einer neuen Aufnahmesoftware mein Glück versuchen. Und wenn das auch fehlschlägt, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, vielleicht ein neues Mikrofon zu kaufen. Denn eins ist mir wirklich wichtig, dass die MMA-Radio-Folgen tippitoppi klingen. Anders kann ich es nicht sagen. Sollte euch ein Rauschen aufgefallen sein, dann könnt ihr mir das natürlich auf Twitter mitteilen, @mmaradio.de. Und wenn ihr da sowieso gerade seid, dann könnt ihr natürlich auch einfach auf Folgen klicken und MMA Radio auf Twitter verfolgen. Facebook, da bin ich auch präsent, einfach mal nach MMA Radio suchen. Ihr könnt Themenvorschläge und Fragen an mmaradio@nonpg.de schicken. Und solltet ihr iTunes nutzen oder die Podcast-App auf eurem iOS-Gerät, dann vergebt doch einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung an MMA Radio. Sucht auch da nach MMA Radio, bewertet den Podcast und am besten abonniert ihr den auch noch, dann entgeht euch keine Folge. So, das waren die Hausmeistertätigkeiten, wie gesagt, ohne Intro. Jetzt kommen wir zu den News und es war ein ruhiges Wochenende, aber ein bisschen was ist doch passiert. Für mich die große Nachricht dieses Wochenendes, die Entlassungswelle, nenne ich sie mal. Die UFC hat sich von mehreren Kämpfern getrennt. Die bekanntesten sind vermutlich Eddie Gordon, der vor nicht allzu langer Zeit noch Ultimate Fighter gewonnen hat, danach 3 Kämpfe in Folge verloren hat und deswegen jetzt entlassen wurde. Marcus Brimage, Chris Clemens, Christos Kiagos, Matt Van Buren, Navas? Ich glaube, Roger Navas, genau. Francisco Trevino, den kennen wir noch aus dem Sage Northcutt-Kampf. TJ Waldenburger und David Michon. Das sind so die bekanntesten Kämpfer, die entlassen wurden. Es wurden auch noch weitere Kämpfer entlassen. Ich glaube, insgesamt sind wir jetzt bei knapp 25. Angeblich möchte die UFC in den nächsten Wochen, Tagen weitere 50 Kämpfer entlassen. Das wird jedenfalls so gerüchtet und ich kann es nachvollziehen, denn euch wird es mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal so gegangen sein, dass diverse Kämpfer mit auf Cards standen, die nun wirklich nicht die Qualität haben, die man eigentlich von einem UFC-Kämpfer erwartet. Und gleichzeitig ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass die UFC weiter die Events so ein bisschen zurückfährt. Gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte dürfte es jedem aufgefallen sein, es finden nicht mehr jedes Wochenende Events statt. Da erinnere ich mich zum Beispiel an letztes Jahr, wo wir auch 2 oder 3 Wochenenden dabei hatten, wo es sogar 2 Events an einem Tag gab. Und ich glaube, das kam nicht allzu gut an. Und ich hoffe, dass die UFC sich jetzt hier wieder eines Besseren besinnt und zurückkehrt zu der Denkweise weniger ist mehr. Und ja, einfach versucht, lieber 3, 4, 5, 6 Events weniger im Jahr zu veranstalten, dafür die Qualität der anderen Events dementsprechend wieder anhebt. Denn ja, da kann man, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei rumreden. Die Qualität mancher Events, gerade 2014, hat definitiv gelitten. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt hier der richtige Schritt ist mit der Entlassungswelle, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ein weiterer Kämpfer wird ebenfalls nicht mehr in der UFC zu sehen sein. Das liegt aber nicht daran, dass er entlassen wurde, sondern dass er seine Karriere beendet hat. Ich rede von Soa Palaili. Das ist dieser große Heavyweight-Kämpfer, ich glaube aus Neuseeland, auf jeden Fall Neuseeland, Australien, da diese Ecke, der nach Siegen immer schön gesungen hat. Ihr werdet euch vielleicht auch noch an die ein oder andere Podcast-Folge erinnern, die ich damals mit dem Chris zusammen aufgenommen habe. Da habe ich ab und an mal Soa Palaili vorne mit eingeblendet, weil er einfach so schön gesungen hat. Leider sagt man es, glaube ich, wird es jetzt nicht mehr der Fall sein. Er hat sich dazu entschieden, die Karriere zu beenden. Ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste und ich kann mir gut vorstellen, dass er für die UFC noch so ein bisschen versucht, da in Australien und Neuseeland ja, einfach Werbung zu machen und zu versuchen, diesen Sport da größer werden zu lassen, als er vielleicht schon ist. Wie groß der Sport ist, werden wir natürlich spätestens dann im November sehen bei UFC 193, wenn Ronda Rousey und Holly Holm versuchen, dieses Riesenstadion zum Kochen zu bringen. CM Punk hat sich an der Schulter verletzt, das habe ich euch schon vor ein paar Tagen oder Wochen, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, wann ich die News mit dabei hatte, erzählt. Jetzt hat sich CM Punk zu dieser ganzen Sache geäußert und hat erstmal gesagt, dass er es nicht so gut gefunden hat, dass seine Schulterverletzung überhaupt publik wurde. Er ist der Meinung, das, was im Gym passiert, soll auch im Gym bleiben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sein eigener Coach Duke Rufus nämlich die News an die Öffentlichkeit getragen. Und CM Punk hat auch gesagt, ich habe mich mit Duke danach unterhalten, das wird so nicht mehr passieren. Und ja, für CM Punk war jetzt in erster Linie erstmal wichtig, dass nichts gerissen ist. Er muss natürlich vorsichtig machen mit der Schulter, er muss sie ausruhen. Ich habe ja damals auch schon erzählt und daran hat sich auch nichts geändert. Er wird 1 bis 2 Monate ausfallen und kann nicht richtig trainieren. Er versucht zwar jetzt, sich weiter fit zu halten, fährt viel Fahrrad, versucht auch ein bisschen joggen zu gehen, einfach um konditionell nicht allzu sehr abzubauen. Er möchte nächste Woche wieder mit einem Sandsack leichtes Schlagtraining versuchen, muss man sagen. Er muss halt wirklich da so ein bisschen auf seinen Körper hören und darf natürlich auch kein Risiko eingehen, weil, und das weiß auch CM Punk, so eine Schulterverletzung, sollte die sich verschlimmern, ihn vielleicht so weit zurückwerfen könnte, dass ein UFC-Debüt aussichtslose Ferne rückt. Für Punk, das hat er jedenfalls gesagt, war die schlimmste Zeit die Woche, in der er auf das MRI-Ergebnis warten musste, weil er wusste natürlich nicht, ob jetzt was gerissen ist, ob er vielleicht sogar operiert werden muss. Und das Ganze hat wohl eine Woche gedauert, bis die Ergebnisse feststanden. Und da meinte CM Punk, das war echt eine Scheißzeit. Und insgesamt nervt ihn auch dieser Zeitpunkt der Verletzung enorm. Er meinte nämlich, er hat gerade so das Gefühl gehabt, dass er sich auf den richtigen Weg befindet, dass er sich immer weiter verbessert. Und an dem Tag, an dem er sich die Schulter verletzt hat, hatte er wohl auch eine super Sparring-Session. Er hat sich sehr, sehr gut gefühlt und dann passiert das einfach. Und ja, er ärgert sich tierisch, dass ausgerechnet jetzt in der Phase, wo er sich vielleicht zum ersten Mal so richtig wohl fühlt mit dem Gedanken, ein MMA-Kämpfer zu werden oder zu sein, ausgerechnet dann passiert ihm diese Verletzung. Zu seinem möglichen Debüt, wann das Ganze dann stattfinden wird, hat er sich nicht geäußert. Das hat sich vor ein paar Wochen noch ganz anders angehört. Da hat er mal Ariel Helwani bei sich zu Hause begrüßt und relativ deutlich gesagt, dass er Ende 2015, Anfang 2016 kämpfen möchte. Jetzt hat er das Ganze nicht so konkret gesagt. Er hat natürlich das wieder wiederholt, was wir eh wissen, dass Duke Rufus gemeint hat, frühestens nach 12 Monaten sprechen wir überhaupt über irgendeinen Kampf. Also sprich, Duke Rufus möchte mit Punk erstmal ein Jahr arbeiten, bevor man überhaupt das Thema Kampf aufgreift und nach möglichen Gegnern sucht oder der UFC sagt, ihr könnt uns mal ein paar Jungs vorstellen, die als Gegner in Frage kommen. Also es sieht jetzt danach aus, und das ist spekulativ, aber es sieht jetzt wohl danach aus, dass Punk irgendwann Mitte 2016 in der UFC antreten wird. Ob das Ganze dann auch so kommt, müssen wir natürlich weiterhin abwarten. Da gibt's keine genauen Aussagen drüber. Und ja, solche Verletzungsgeschichten wie jetzt mit der Schulter können natürlich auch noch ein zweites Mal passieren. Also müssen wir da einfach weiterhin Geduld haben. Denn ich bin ganz ehrlich, ich will es sehen. Ich will CM Punk als UFC-Kämpfer im Octagon sehen. Es wird so oder so ein Riesenspektakel. Dann gehört Chris Weidman jetzt zu dem exklusiven, wie soll man sagen, Kämpferkreis, die einen Reebok-Deal an Land ziehen konnten. Ihr wisst das, Ronda Rousey, Conor McGregor, John Jones zu seiner aktiven Zeit, als der Vorfall da in Albuquerque noch nicht publik wurde, gehörte auch zu den Kämpfern, die einen exklusiven Reebok-Deal hatten. Das bedeutet, die Kämpfer bekommen zusätzlich zu dem sowieso vorgesehenen Payment nochmal obendrauf ein bisschen Kohle und haben halt, wie der Name schon sagt, einen exklusiven Deal mit Reebok, können da weiteres Merchandise über Reebok verteilen. Und Chris Weidman gehört jetzt auch zu diesem exklusiven Kreis, wie gesagt, und hat diesen Deal an Land gezogen. Man hat sich ja sowieso schon gewundert, warum ist der Middleweight Champion nicht mit dabei. Der Grund ist relativ leicht zu erklären. Chris Weidman hatte bis zuletzt noch einen Vertrag mit Bad Boy und der musste natürlich erstmal auslaufen. Und dann konnte Reebok Chris Weidman verpflichten. Chris Weidman hat jetzt auch so eine eigene oder einen eigenen Schuh bekommen, so muss man es eigentlich sagen, in den amerikanischen Flaggenfarben oder ja, der Schuh ist halt so gestaltet wie eine amerikanische Fahne. Das sieht so, also aus meiner Sicht so bescheuert aus, dass ich gar nicht weiß, wie ich das richtig beschreiben soll. Deswegen eier ich ja auch gerade so rum. Ihr könnt euch das mal angucken. Geht einfach mal auf diese Reebok UFC-Seite und gebt da Chris Weidman ein. Und da könnt ihr, glaube ich, alles, was es jetzt von Reebok zum Chris Weidman Deal gibt, euch angucken. T-Shirts, natürlich gibt es da auch dieses Fighting Kit oder dieses Reebok Fight Kit, das ich, glaube ich, noch nie jemand gekauft hat. Ich glaube, nur ein paar Iren haben sich das mal geholt, wegen Conor McGregor und sonst niemand. Brandon Sharpe hat letzte Woche, und hey, ich bin kein großer Brandon Sharpe-Fan, aber der hat letzte Woche gesagt, er würde eine Wette eingehen, dass er mehr T-Shirts verkauft, also mit seiner T-Shirt-Firma da oder mit seinem Merchandise-Krempel, den er da immer bei seinem Podcast anpreist, als es bislang Reebok gelungen ist, Fight Kits zu verkaufen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde fast dazu tendieren zu sagen, ja, da hat der Sharp recht, der verkauft mehr Sachen. Denn also das sieht so scheiße aus, die ganzen Sachen, ich weiß auch nicht. Also bin absolut kein Fan von diesem Fight Kit, aber es ist halt wie mit dem Max Dome Deal. Wir müssen halt damit leben. So ist es. Hannon Brown, da habe ich auch vor ein paar Tagen erzählt, dass er eine Gewichtsklasse nach oben wechseln wird, vom Bantamweight hoch ins Featherweight. Sein Coach und Manager Andre Pettinaris stellt das jetzt so ein bisschen in Frage. Er sagt, ob Hannon Brown wirklich eine Gewichtsklasse nach oben geht, hängt von mehreren Faktoren ab. Es besteht weiterhin die Möglichkeit und es kann sehr gut sein, dass er im Bantamweight bleibt. Ich gehe davon aus, dass der Kampfausgang zwischen TJ Dillashaw und Dominic Cruz im Januar vielleicht einer der Faktoren sein könnte, ob Hannon Brown die Gewichtsklasse wechselt. Denn wenn Dominic Cruz gewinnt und Hannon Brown 2016 zwei, drei Kämpfe gewinnen kann, dann könnte es schon sein, dass er sich wieder Hoffnung machen könnte auf einen Titelkampf. Andersrum, sollte TJ Dillashaw gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen, dass für Hannon Brown in nächster Zeit, also damit meine ich die nächsten zwei Jahre, ein Titelkampf möglich ist, weil Brow wurde so deutlich jetzt zweimal in Folge von Dillashaw besiegt, dass er da eigentlich im Title Picture aktuell nichts verloren hat. Aber wenn es einen neuen Champion gibt, dann ändert sich alles. Müssen wir also mal abwarten, ob Hannon Brow jetzt doch im Bantamweight bleibt oder ob er eine Gewichtsklasse nach oben geht. Sage Northcutt ist ja zurzeit in aller Munde. Ich bin ganz ehrlich, ich werde nicht so richtig warm mit diesem Typen. Ich verstehe diesen ganzen Hype nicht. Ich fühle mich davon auch irgendwie, also das geht mir alles tierisch auf die Eier, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich kann verstehen, warum sie Paige VanZant damals oder immer noch so hypen, weil die sieht halt cool aus und ist einfach Eye Candy für viele männliche Fans. Aber ich glaube, dass wir diese Bravo-lesenden Mädchen, die auf so einen Typ Sage Northcutt abfahren könnten, gar nicht als Zuschauer bei der UFC haben. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum da so ein Hype veranstaltet wird. Zumal ich auch noch einschränkend dazu sagen muss, ich finde, dass weder Paige VanZant noch Sage Northcutt unfassbar gut aussehen. Ja, also Paige VanZant, die hat so eine komische Frisur und hat auch so irgendwie so einen komischen Silberblick. Und Sage Northcutt, der wirkt halt wie so ein, weiß nicht, wie so ein Pfadfinder auf Dope oder eher auf Pilze. Also, das geht für mich gar nicht. Also, auf was wollte ich eigentlich hinaus? Ich wollte euch erzählen, dass man Sage Northcutt für den 10.12., das ist die Fight Pass Show, die Paige VanZant und Joanne Calderwood headline werden, für einen neuen Kampf gebucht hat. Er trifft auf Cody Pfister. Cody Pfister, ja, ist eher so im unteren Durchschnitt anzusiedeln, was nicht bedeuten soll, dass er nicht in der Lage ist, Sage Northcutt zu besiegen. Es ist in Anführungsstrichen ein schwererer Gegner, als ich dachte, dass sie ihn geben werden. Also von daher, so ein bisschen habe ich schon gedacht, okay, Cody Pfister ist jetzt nicht der einfachste Gegner. Es ist ein Typ, der gerne auch mal ja so einen Kampf wirklich annimmt und da die Fäuste fliegen lässt. Das kann ja ein interessanter Kampf werden. Allerdings, wenn Sage Northcutt ähnlich beeindruckend gewinnt wie gegen Francisco Trevino, ist das natürlich der Gegner, gegen den man ihn stellen will, der einfach versucht mitzukämpfen und dementsprechend vielleicht Sage Northcutt noch besser aussehen lassen kann, als er es dann eh schon tun würde. wenn er jetzt, sag ich mal, gegen einen normalen Kämpfer antreten würde. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich finde es natürlich interessant und das ist eigentlich die News hier, dass man Sage Northcutt und Paige VanZant gezielt auf dieselbe Card am 10.12. packt. John Jones und Daniel Cormier haben sich heute im Laufe des Tages so ein kleines Wortduell auf Twitter geliefert, das ich ganz interessant fand. Alles ging los mit einem Tweet von John Jones, der schrieb: "Take as much time as you want. The fire inside of me won't be dying down anytime soon. Hashtag and still." Daraufhin schrieb Daniel Cormier: "I will take my time. I've been fighting against the best in the world and not dealing with nonsense. Our time is coming. Hashtag grow up. Hashtag, Moment, muss ich mal gucken. You're not a kid. You're not a kid," hat er geschrieben. Also die beiden geraten erneut auf Twitter aneinander. Und John Jones, es ist echt erwähnenswert, wie sich das Blatt gewandt hat. Ich kann mich erinnern, bis zu dem Zeitpunkt, als sein Urteil verkündet wurde, hat man nichts mehr von John Jones auf Twitter oder Instagram gehört. Kaum wurde dieses Urteil verkündet, ist das wieder seine Lieblingsspielplattform. Und er postet ja auch fleißig auf Instagram Videos, wie er Gewichte stemmt. Und er ist, glaube ich, heiß. Und er macht mich vor allem heiß. Er macht mich wirklich so richtig heiß darauf, wenn es dann endlich wieder so weit ist und er zurückkehrt in die UFC. Ich kann es einfach kaum abwarten. Ich habe das Gefühl, dass der erste Gegner, und ich gehe davon aus, dass es Daniel Cormier sein wird, aber vielleicht überrascht uns John Jones und sagt, ich gehe ins Heavyweight. Egal, der erste Gegner, der auf John Jones nach dieser ganzen Geschichte treffen muss, ich glaube, der kann sich direkt einen Sarg bestellen. Also, ich glaube wirklich, dass John Jones ähnlich wie Mike Tyson zurückkehren wird und erstmal alles dominieren wird. Und dann müssen wir mal gucken, ob er wieder über seine eigenen Eskapaden stolpert. So kann man es vielleicht sagen. So, das war die Ausgabe für heute. Mehr ist nichts passiert. Eine kurze Ausgabe ist auch mal schön. Und nicht wundern, natürlich, ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, auch am Ende kommt jetzt keine Musik. Deswegen sage ich einfach nur Tschüss.